19.30 Uhr, hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten und anschließend unsere Sendung Kommentare und Berichte. Die Mitglieder des Weltsicherheitsrates in New York bemühen sich gegenwärtig in internen Konsultationen um einen gemeinsamen Waffenstillstandsappell an die kämpfenden Parteien im Nahen Osten. In der wegen des Kriegsausbruchs einberufenen Sondersitzung des Rates hatten sich am Nachmittag die Vertreter Ägyptens und Israels gegenseitig für den Ausbruch der Feindseligkeiten verantwortlich gemacht. UN-Generalsekretär U Thant erklärte, es könne nicht festgestellt werden, wer zuerst geschossen habe. U Thant protestierte gleichzeitig gegen die Besetzung des Gebäudes der UN-Waffenstillstandskommission an der jordanisch-israelischen Grenze durch jordanische Truppen. Das Gebäude ist inzwischen wieder geräumt. Nach kurzer Dauer wurde die Debatte am Nachmittag unterbrochen. Wie verlautet, hat der sowjetische Chefdelegierte Fedorenko gewisse Vorbehalte gegen den geplanten Waffenstillstandsappell angemeldet. Die Vereinigten Staaten haben sich offiziell für neutral im Nahostkrieg erklärt. Der Sprecher des State Department betonte in Washington, die USA würden alle Schritte der Vereinten Nationen auf dem Wege zu einer friedlichen Regelung voll unterstützen. Gleichzeitig erklärte der Sprecher, die Regierung überprüfe zurzeit alle militärischen und zivilen Hilfsprojekte für die Nahoststaaten. Zuvor war den in Washington akkreditierten Botschaftern der arabischen Länder das Ersuchen Präsident Johnsons übermittelt worden, durch Annahme eines Waffenstillstandes den Frieden wiederherzustellen. Ferner wurde bekannt, dass die vor dem Ausbruch der Kämpfe in Kairo angekündigte Reise der ägyptischen Vizepräsidenten Mojaddin und Fauzi nach Washington am kommenden Mittwoch wie vorgesehen stattfinden soll. In London forderten die Botschafter der 10 dort vertretenen arabischen Länder die britische Regierung auf, in der Nahostkrise neutral zu bleiben. Außenminister Brown hatte zuvor bereits im Unterhaus versichert, sein Land verhalte sich in dem Konflikt unparteiisch und werde sich bemühen, im Weltsicherheitsrat die Annahme einer Entschließung zugunsten einer raschen Feuereinstellung durchzusetzen. Die britischen Streitkräfte im Nahen Osten haben nach Browns Angaben Befehl, sich aus den Feindseligkeiten herauszuhalten. Wie bekannt wurde, hat Premierminister Wilson heute in Botschaften an Präsident Johnson, den sowjetischen Regierungschef Kosygin und den französischen Staatschef de Gaulle ein gemeinsames Vorgehen der Großmächte vorgeschlagen. In Bonn erklärte ein Regierungssprecher, am Prinzip der Nichteinmischung der Bundesrepublik in den Nahostkonflikt habe sich nichts geändert. Dies schließe jedoch humanitäre Hilfsmaßnahmen nicht aus. Der Sprecher betonte, es bestehe kein Anlass zur Besorgnis im Zusammenhang mit den Erdöllieferungen für die Bundesrepublik. Man könne jederzeit genügend Öl aus Amerika erhalten. Vom Auswärtigen Amt wurde mitgeteilt, dass nach der Einstellung des Flugverkehrs in den kriegführenden Ländern verschiedene deutsche Frachtschiffe zur Evakuierung deutscher Staatsangehöriger herangezogen worden sind. In Jerusalem trat am Nachmittag das Parlament zusammen, um einen Bericht von Ministerpräsident Eshkol entgegenzunehmen. Ferner wurde mitgeteilt, dass Außenminister Eban zur Teilnahme an den Beratungen des Weltsicherheitsrates nach New York fliegt. Die Kampfhandlungen im Nahen Osten weiten sich aus. An der gesamten israelisch-arabischen Grenze liefern sich Panzer-, Artillerie- und Infanterieverbände schwere Gefechte. An verschiedenen Stellen sind israelische Truppen tief in feindliches Gebiet einmarschiert. Der Gazastreifen soll von den Israelis abgeriegelt worden sein. Ferner wird von zahlreichen Luftkämpfen und Bombenangriffen auf Städte beider Seiten berichtet. In dem geteilten Jerusalem entbrannten Straßenkämpfe. In Bagdad haben die erdölproduzierenden Länder des Nahen Ostens einen Boykott gegenüber allen Staaten beschlossen, die an einem Angriff auf ein arabisches Land teilnehmen. In Algier demolierten Demonstranten amerikanische und britische Kulturzentren und versuchten, die Botschaft der USA zu stürmen. Der Ministerrat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hat heute in Brüssel das belgische Mitglied der EWG-Kommission Jean Rey einmütig zum Präsidenten der vorgesehenen gemeinsamen Kommission der drei europäischen Gemeinschaften bestimmt, die zum 1. Juli fusioniert werden sollen. Die Diskussion über die Beitrittsanträge Großbritanniens, Irlands und Dänemarks wurde vorerst vertagt, weil die Außenminister Frankreichs, Italiens und der Bundesrepublik wegen der Nahostkrise nicht nach Brüssel gekommen waren. Der Schah des Iran, der sich gegenwärtig in Paris aufhält, wird wegen der Nahostkrise möglicherweise nicht nach Nordamerika weiterreisen, sondern direkt nach Teheran zurückkehren, wenn der arabisch-israelische Konflikt länger andauern sollte. In einem Telegramm an Bundespräsident Lübcke haben der Schah und Kaiserin Farah erklärt, sie dankten für die Gastfreundschaft des deutschen Volkes und hätten den Wunsch, dass die zwischen dem Iran und der Bundesrepublik bestehende enge Zusammenarbeit auf technischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet weiter wachsen werde. Rektor, Senat und Studentenvertretung der Technischen Universität Berlin haben heute in einer gemeinsam verfassten Erklärung ihre Betroffenheit über die Vorkommnisse anlässlich des Schahbesuchs in Berlin vom vergangenen Freitag zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig unterstreichen sie ihr Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit und verbinden damit die Erwartung, dass die parlamentarische und staatsanwaltschaftliche Untersuchung Klarheit darüber schaffen wird, aufgrund welcher Ereignisse es zu dem bedauerlichen Ausgang der Auseinandersetzungen und zu dem Tod des Studenten ohne Sorg kommen konnte. Rektor, Senat und Studentenschaft der TU distanzieren sich von allen, die durch Anwendung undemokratischer Methoden das Recht auf freie Meinungsäußerung gefährden. Weiter heißt es, sie sehen sich genötigt, die in ihrer großen Mehrheit an den Ausschreitungen nicht beteiligte Studentenschaft gegen unterschiedlose studentenfeindliche Vorurteile in Schutz zu nehmen. Außerdem seien sie sich darin einig, dass alles unterlassen werden müsse, was dem Ansehen der Studentenschaft in der Öffentlichkeit abträglich sei, und dass alles getan werden müsse, was die demokratische Ordnung sichere. Das Studentenparlament der Freien Universität hat sich ebenfalls mit den Vorgängen befasst. In der Debatte forderten mehrere Sprecher den Rücktritt des regierenden Bürgermeisters Alberts, des Innensenators Büsch und des Polizeipräsidenten Duensing. Der Rektor der Freien Universität Liebe hat für Mittwoch eine Trauerfeier für Ohne Sorg im Auditorium Maximum anberaumt. Generalstaatsanwalt Dehnicke hat auf einer Pressekonferenz die Einsetzung einer Sonderkommission angekündigt, die Umstände klären soll, die zum Tode des Studenten geführt haben. In Bonn sagte ein Sprecher, die Bundesregierung beklage die Vorfälle, die zu dem Tod ohne Sorgs geführt hätten. Sie verurteile aber gleichzeitig die unverantwortlichen Handlungen einer kleinen, radikalen Gruppe. Und jetzt die vorläufigen Gewinnquoten des deutschen Lottoblocks. Gewinnklasse 1 mit 6 richtigen Zahlen, 500.000 Mark. Gewinnklasse 2 mit 5 richtigen Zahlen und der Zusatzzahl, 355.000 Mark. Gewinnklasse 3 mit 5 richtigen Zahlen, 6.200 Mark. Gewinnklasse 4 mit 4 richtigen Zahlen, 90 Mark. Und Gewinnklasse 5 mit 3 richtigen Zahlen, 4 Mark. Die Gewinnzahlen lauteten 2, 3, 18, 20, 37, 42. Zusatzzahl 8. Für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Und nun der Wetterbericht. Temperatur um 19 Uhr, 15 Grad. Höchste des Tages 19, tiefste der letzten 24 Stunden, 11 Grad. Relative Luftfeuchtigkeit 48%. Luftdruck 1020 Millibar gleich 765 Millimeter, gleichbleibend. Sonnenuntergang heute 20.22 Uhr, Sonnenaufgang morgen 3.47 Uhr, Sonnenuntergang 20.23 Uhr. Die Wetterlage? Einem über Mitteldeutschland ostwärts ziehenden Hochdruckkeil folgt morgen ein weiterer Tiefausläufer von Westen her. Und die Aussichten für Berlin und Mitteldeutschland? Heute Abend heiter bis wolkig. Nachts von Westen her Bewölkungszunahme. Tiefste Werte 12 bis 8 Grad. Morgen zunächst stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise Regen. Im Tagesverlauf Übergang zu wechselnder Bewölkung mit zeitweiligen Aufheiterungen. Frischer Wind aus Südwest. Höchste Temperaturen 18 bis 23, in Berlin 22 Grad. Das waren die Nachrichten, gesprochen von Hans Wiegner. Die nächste Nachrichtensendung bringt Rias heute um 21 Uhr. Die genaue Zeit? Es ist 19.40 Uhr. Und nun Kommentare und Berichte. Einziges Thema dieser Sendung, verehrte Hörer, der Konflikt im Nahen Osten. Hören Sie zunächst einen Kommentar von Eberhard Körting. Seit heute Morgen hat die Welt einen neuen Kriegsschauplatz. Noch sind die Meldungen aus dem nahöstlichen Krisengebiet verworren und widersprüchlich, aber so viel scheint festzustehen. An den Grenzen des kleinen Staates Israel wird geschossen. Ganz Ostarabien und Ägypten, mit Ausnahme des Libanon, befindet sich de facto und größtenteils auch de jure durch Kriegserklärungen im Kriegszustand mit Israel. Der Sudan und Algerien haben sich diesem Vorgehen angeschlossen und selbst die gemäßigten Araberstaaten, Libyen, Tunesien und Marokko, deren politische Führer mit Nasser im Streite liegen, haben die kriegführenden arabischen Staaten ihrer Sympathie versichert und teilweise schon Hilfstruppen mobilisiert. Durch sein vor 3 Wochen in Szene gesetztes gewaltiges politisch-propagandistisches Schaumanöver gegen Israel hat es der ägyptische Präsident tatsächlich verstanden, die ganze arabische Welt an seine Seite zu bringen. Wie lange diese Umarmung in der gemeinsamen, geteilten Todfeindschaft gegen den jüdischen Staat Bestand haben wird, ist eine andere Frage. Aber zunächst einmal sieht sich Israel an allen Seiten von einer Welt von Feinden bedrängt, die seine Auslöschung offen zum Programm erhoben haben. Israel, so wurde im ägyptischen Rundfunk erklärt, sei in die Falle gegangen, womit offenbar der israelische militärische Gegenschlag gemeint ist. Selbstverständlich beschuldigen sich beide Seiten gegenseitig, den Angriff eröffnet zu haben. Wahrscheinlich wird der Schütze des berühmten ersten Schusses nie ermittelt werden können. Zur Beurteilung der Gesamtlage ist das aber auch nicht nötig. Dass Israel absichtlich erst alle Speere Arabiens und Nordafrikas auf sich gezogen hätte, um danach einen Angriff zu beginnen, widerspricht so sehr jeglicher Logik, dass man sich bei diesem fadenscheinigen Argument überhaupt nicht weiter aufzuhalten braucht. Hingegen zeigt die Entwicklung der Krise die Verfolgung eines genau abgestuften und wohldosierten Planes von der demonstrativen Truppenmassierung Mitte Mai in Ägypten und Syrien über den erzwungenen Rückzug der UN-Sicherungsstreitkräfte im Gazastreifen bis hin zur Blockade des Golfes von Aqaba und der Schaffung einer arabischen Einheitsfront unter Führung Ägyptens gegen Israel. Die in politischen Krisen wichtige, ja entscheidende cui bono, wem zum Nutzen, Frage weist so eindeutig in eine Richtung, dass es sehr schwer fällt, darüber hinaus noch Ursachenforschung zu treiben. Dennoch wird das natürlich geschehen müssen. Viel wichtiger allerdings ist zur Stunde die Frage, wie weiteres Blutvergießen verhindert und eine katastrophale Entwicklung im Nahen Osten noch rechtzeitig eingedämmt werden kann. Gefährliche Konsequenzen sind nämlich auch dann möglich, wenn zur Stunde alle unmittelbar Beteiligten keine extremen Absichten haben sollten, was zudem keineswegs sicher ist. Die Verantwortung für eine den Weltfrieden potenziell bedrohende Situation rollt immer rascher und mit der Gewalt einer Lawine auf die beiden Weltmächte zu und dürfte dann absolut unausweichlich sein, vor allem was die USA angeht, falls sich die Vereinten Nationen, deren Sicherheitsrat gegenwärtig einen Appell zur Feuereinstellung vorbereitet, de facto als ohnmächtig in der Eindämmung des Konfliktes erweisen sollten. Gemäß der Drei-Mächte-Erklärung von 1950 haben sich die USA, England und Frankreich dazu verpflichtet, unverzüglich sowohl innerhalb als auch außerhalb der UN zur Tat zu schreiten, sobald territoriale Integritäten im nahöstlichen Raum verletzt werden. Präsident Johnson hat sich vor kurzem ausdrücklich zu dieser Verpflichtung bekannt. Aber auch unabhängig von interpretationsfähigen juristischen Formeln erscheint es unvorstellbar, dass man Israel seinem Schicksal überließe, dessen Bürger zu einem erheblichen Teil nun zum zweiten Mal innerhalb einer Generation von der Vernichtung bedroht sind, nachdem sie der ersten durch Hitler und seine Spießgesellen gerade entgangen sind. Dass sich die Feindschaft der Araberstaaten nicht mit dem antisemitischen Rassismus Hitlers deckt, sondern Israel als Staat am Ostrand des Mittelmeeres zum Gegenstand hat, ändert an dieser Tatsache nur wenig. Neben dieser moralischen Verpflichtung können die Weltmächte, insbesondere die USA, aber auch aus Gründen der eigenen Weltgeltung nicht zulassen, dass ein zweifellos schwieriges politisches Problem durch Waffengewalt nach Art der Selbstjustiz von den unmittelbar Betroffenen zu lösen versucht wird. Sollte die Sowjetunion mit ihrer Ermutigung für die Araber direkt eine regionale Krise anvisiert haben, um ihren eigenen Einfluss zu stärken, den Amerikas zu schwächen und eine Art Entlastungsoffensive zum Vietnamkonflikt zu starten, so müsste sie sich schon sehr bald die Frage vorlegen, wer sich hier wessen bedient. Bislang ist die Reaktion aus Moskau auf den Ausbruch offener militärischer Feindseligkeiten bemerkenswert zurückhaltend gewesen und könnte so die Schlussfolgerung nahelegen, dass Moskau Nassers Spiel mit dem Feuer unter Kontrolle behalten will. Noch ist kein irreparabler Schaden entstanden. Noch wäre eine entschlossene UN-Aktion vielleicht möglich, ohne dass etwa die Vereinigten Staaten im Sinne der Erklärung von 1950 unmittelbar auf den Plan treten müssen, um die Kampflustigen abzukühlen. Nur wird es rasch geschehen müssen. Es sprach Eberhard Körting.